Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Gleich drei Landtagswahlen in Ostdeutschland neben der Europawahl und der heute schon erwähnten Bremenwahl. Und die Parteien bereiten sich ja auch darauf vor. Wir hatten gerade das Dreikönigstreffen der FDP. Wir hatten natürlich die winterliche Inszenierung der CSU inklusive AKK. Heute beenden die Grünen ihre Klausur in Frankfurt. Achtung, oder die SPD, die nicht zu vergessen, die kommt heute zusammen in Osnabrück, hat den schönen Titel gewählt, Neue Stärke. Wird das denn spannend, Frau Nier, oder wird das eher ein demokratisches Trauerspiel, was uns bevorsteht im nächsten Jahr? Also ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend. Ich finde, man merkt jetzt schon, dass es plötzlich wieder eine ganz neue Bereitschaft gibt, sich mit ostdeutschen, nicht nur politischen Fragen und dem Thema, wie stark wird die FDP, AfD in den Landtagen, was ja so vielleicht die relevanteste politische Frage der nächsten Monate da oder zum Thema Ostdeutschland ist, sondern ich stelle auch eine viel größere Bereitschaft fest, sich mit ostdeutschen Biografien, Prägungen, Besonderheiten zu beschäftigen. Und das ist total überfällig. Ich finde, gerade als Mensch, der in Berlin lebt, ich lebe jetzt auch im Ostteil, meine Tochter ist in der Schule, wo viele Eltern DDR-Biografien noch haben, kommt man ja eigentlich nach wie vor aus dem Staunen oft nicht heraus, was in diesem Land alles passiert ist. Und ich finde, das ist ein sehr guter Moment, um innezuhalten und zu fragen, ob die Weichenstellung, die wir so vornehmen, bei der ganzen Regionalpolitik, also ich hoffe eigentlich, dass 2019 ein Jahr der Inhalte stärker als so der Parteipolitik wird. Im letzten Jahr haben sich die Parteien sehr stark gehäutet. Wobei natürlich Wahlkämpfe dafür nicht unbedingt förderlich sind. Also für dieses Besinnen, dieses Innehalten auf Themen setzen. Naja, vielleicht die ersten Monate des Jahres 2019. Ich glaube auch, man kann einen Europawahlkampf machen und trotzdem sehr inhaltliche Debatten über Europa führen. Wie kann das eigentlich funktionieren mit einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik, Grenzsicherung, Eurobudget, Finanzminister? Ist eine europäische Arbeitslosenversicherung eine gute oder schlechte Idee? Wie muss man sie ausgestalten? Wie macht man eine gemeinsame Klimapolitik? Also ich glaube, da gibt es genug große inhaltliche Diskussionen, die man auch führen kann im Moment. Wobei, wenn ich da kurz einhaken darf, ich eine Befürchtung habe, bei der Europawahl wie auch bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen, dass es ganz stark diese Zweiteilung geben wird. Hier die offene, freie Gesellschaft, dort den Populismus. Was ja in der Tat auch wirklich eine Fragestellung ist. Nur wenn die Wahlkämpfe am Ende alles andere unterordnen, hat man vielleicht eine Wahl gewonnen, aber danach ganz viele Debatten nicht gelöst. Ich denke da in gewisser Weise auch an Frankreich und die Zuspitzung, die wir da hatten und haben. Ich halte das auch für eine Riesengefahr. Ich sehe es genauso, bin auch froh, dass Sie es ansprechen. Ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen die doch überraschende Stärke der Grünen in Ostdeutschland, die ja in den Landesparlamenten lange damit gekämpft haben, da überhaupt reinzukommen, die 5%-Hürde zu überschreiten, Parteistrukturen aufzubauen, die funktionieren. Jetzt haben sie es gehabt. Gerade dazu eine interessante Umfrage in der Leipziger Volkszeitung, phasenweise sogar die CDU, in einigen Regionen sogar die CDU überholt. Ich glaube, das liegt an dieser Polarisierung AfD, Grüne, da verändert sich wirklich auch in Ostdeutschland was. Und trotzdem ist es eine Gefahr, wenn, glaube ich, so die identitätspolitischen Debatten von kultureller Zugehörigkeit und so weiter die klassischen ökonomischen Fragen überdecken, weil doch einfach ganz viele Probleme auch über Umverteilung und über Geld gelöst werden können. Und wenn in der öffentlichen Diskussion sich das nicht mehr niederschlägt und so getan wird, als seien diese Diskussionen irrelevant, dann werden, glaube ich, viele total wichtige Dinge nicht passieren. Also nur ein Beispiel vielleicht, Rentendebatte. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen einen Überbietungswettbewerb beim Thema Rente in Ostdeutschland bekommen. Und ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem, das in der Sozialpolitik im Moment gelöst werden muss. Im Gegenteil, wir haben gerade sehr hohe Rentensteigerungen und zusätzliche Ausgaben für Renten schon verabschiedet bekommen.